Wir haben die größte Hochachtung vor dem deutschen Volke. Aber die Freimaurerei ist gegen den Militarismus und unsere amerikanischen Ideale haben für das Gottesgnadentum der Könige nicht viel übrig. Unter den deutsch-amerikanischen Maurern regte sich kein Widerstand. Für das Gottesgnadentum der Könige hatte in der Tat niemand etwas übrig und für den Militarismus brauchte man gerade auch nicht zu schwärmen, selbst wenn man ein guter Deutscher ist. Mit Hilfe der königlichen Kunst war also die richtige Plattform gefunden und nun konnte allmählich die Hetze gegen Deutschland losbrechen. Sie brach auch los, und zwar packte man den amerikanischen Freimaurer bei seinen eigenen unantastbaren Idealen, indem man sagte, die Errichtung der Vereinigten Staaten Europas würde Kriegen für alle Zukunft vorbeugen. Das war zwar eine törichte Phrase, sofort zu widerlegen durch den Hinweis auf den Krieg zwischen Amerika und Spanien, aber sie war zugkräftig und wirkungsvoll. Oder durch die Freimaurerei als Vorkämpferin für Gerechtigkeit, Recht und Wahrheit wird das goldene Zeitalter der allgemeinen Völker- und Menschenverbrüderung herbeigeführt werden. Auch das war eine Phrase, siehe das freimaurerische Portugal, wo Bürgerkriege und politische Mordanschläge an der Tagesordnung sind. So wurde von freimaurerischer Seite allmählich der Boden vorbereitet. Am 24. Februar 1915 reisten dann die beiden italischen Großmeister Ferrari und Nathan im Auftrage der italienischen Regierung nach Amerika, hielten sich mehrere Monate in den Vereinigten Staaten auf und bearbeiteten die amerikanischen Freimaurer nach allen Regeln der königlichen Kunst, um sie für den Krieg gegen die Mittelmächte zu begeistern und die Vereinigten Staaten in den Weltkrieg hineinzuziehen. Dass die amerikanischen Freimaurer den allergrößten Anteil an dem Ausgang des Weltkrieges nahmen, geht aus den ungeheuren Anstrengungen hervor, die sie machten, um ihre Anhängerschaft möglichst rasch zu verstärken. Ihr Zuwachs während des Weltkrieges betrug, nach ihren eigenen Angaben, rund 500.000 neuer Freimaurer, so dass sie gegenwärtig in den Vereinigten Staaten allein über mehr als 2 Millionen Brüder verfügen. Höchst bemerkenswert ist folgende Mitteilung des französischen Geschichtsforschers und ehemaligen Ministers Hanaud Tox. Als vor der Marne-Schlacht 1914 die französische Stimmung so gedrückt war, dass viele Politiker den sofortigen Frieden mit Deutschland wünschten, erschienen bei der französischen Regierung 3 amerikanische Gesandte, der damalige Gesandte in Paris, sein Vorgänger und sein Nachfolger, und beschworen die Regierung fest zu bleiben, indem sie ihr das Versprechen gaben, dass Amerika in den Krieg eingreifen werde. Wir sind in Amerika vorläufig nur 50.000 einflussreiche Leute, die den Eintritt Amerikas in den Weltkrieg wollen, aber in einiger Zeit werden es 100 Millionen sein. Der Konvent des Großorients von Frankreich beehrt sich dem amerikanischen Bruder General Pershing und seinen tapferen Soldaten, die zum Kreuzzug für das Recht nach Europa gekommen sind, ihre Bewunderung für den herrlichen Sieg von St. Mihiel zum Ausdruck zu bringen. Nach den Grundsätzen der deutschen Freimaurer müsste ein derartiger Schritt des französischen Grand Orient auf das Allerschärfste verurteilt werden. Anders die Auffassung der Wiener Freimaurer, die für dieses unmaurerische Verhalten nicht das leiseste Wort des Tadels finden. Dazu kommt noch, dass der amerikanisch-französische Sieg bei St. Mihiel zugleich eine Niederlage der Deutschen in sich schloss. Allein die Wiener Freimaurer sind gar keine Deutschen, sondern Juden. Und ihre Zuneigung stand trotz ihrer anfänglich maskierten Haltung seit Beginn des Weltkrieges auf Seiten unserer Feinde. Sie fühlten sich als Brüder der amerikanischen und französischen Freimaurer, deren Sieg war auch ihr Sieg. Sie wussten sehr genau, dass unsere und die reichsdeutschen Regierungen nicht einsehen wollten, dass der Krieg im Grunde genommen ein Freimaurerkrieg war, bei dem es sich vor allem um die Beseitigung der beiden Kaisermächte, der Autokratien zugunsten der Demokratien gehandelt hat. Dass daneben auch alle im Zeichen der Freimaurerei geeinten Völker auch noch ihre Sonderwünsche zu befriedigen suchten, ist selbstverständlich. Ist die Behauptung, der Weltkrieg sei ein Freimaurerkrieg gewesen, nicht vielleicht doch zu gewagt? Nein. Und abermals nein. Die amerikanischen und englischen Freimaurerzeitungen betonen es immer wieder aufs Neue, dass der Weltkrieg, wie noch kein anderer, ein ausgesprochen freimaurerischer Krieg ist, in welchem der Entscheidungskampf für die freimaurerischen Ideale auf weltlichem Gebiet ausgefochten wird. Dies schreibt zum Beispiel The New Age Magazin 1918 1-7, 19 und folgende 318, 451, 453, 510. Sie ist die amtliche Zeitung des obersten Rates der 33 Grade und erscheint in Washington. Das gleiche schrieb aber schon 2 Jahre früher The American Freemason in Iowa, nämlich im Jahrgang 1916, Seite 522. Eben dasselbe betonte American Tyler Christon 1917, Seite 152, 204, 208. Aber auch eine englische Zeitung, The Freemason, bestätigt es im Jahrgang 1917, Seite 468. Ja, die Großloge von Quebec stellt es in ihrem Jahresbericht von 1917 sozusagen amtlich fest, dass die amerikanische Freimaurerei von Anbeginn des Weltkrieges an auf der Seite der Ententemächte stand. Und in der Londoner Freimaurerzeitung The Freemason heißt es wörtlich: Schon in den ersten Wochen nach Ausbruch des Krieges wurde auf einer großen Freimaurerversammlung der Vereinigten Staaten beschlossen, Großbritannien und seinen Verbündeten jede nur irgendwie möglichen Beihilfe für den Krieg angedeihen zu lassen. Dieselbe Zeitung schreibt auch: Die Freimaurerei zählt mehr als 2 Millionen Mitglieder. Was dies für die Sicherheit und den Fortbestand der Republik bedeutet, weiß jeder amerikanische Freimaurer sehr gut. Im Weltkrieg wird der Kampf zwischen Autokratie und Demokratie ausgefochten und die Zukunft der Welt wird demokratisch sein, gleich viel, ob der deutsche Kaiser dies weiß oder nicht.